Bitte schön. Okay, ich fange an. Guten Abend. Setzen Guten Sie sich Abend. bitte. Oh, danke. Ich heiße Furkan Baran und bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig. Ich würde gern mit Ihnen diese Aufnahmegespräch führen. Zuerst werde ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Also, wie heißen Sie? Heiße Silke Hansen. Können Sie Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname ist Silke, Silke. Silke. Silke. Silke, okay. Und Und Nachnamen? der Familienname ist Hansen. Hansen. Hansen. Silke Hansen. Okay, Mhm. Frau Hansen, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 63 Jahre alt. 63. Und wann wurden Sie geboren? Am 1. März 1960. 1960. Okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,68 Meter. Okay, und wie viel wiegen Sie? Ja, so 74, 75 Kilo. 74 oder 75? Ja, so schwankt ein bisschen. Nein, ich kann das nicht sagen. Und haben Sie einen Hausarzt oder Ärztin, Frau Ja, Hansen? Herr Dr. Schneider ist mein Hausarzt. Dr. Schneider, ja, ich kenne ihn. Sehr guter Sehr gut, Arzt. das ist gut, ja. Also, Frau Hansen, was hat Sie zu uns geführt? Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe solche unglaublichen Kopfschmerzen. Also seit 3 Tagen habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr normal denken kann. Das sind solche heftigen Schmerzen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen viel Stress hatte oder so. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht mehr aushalten. Das ist so unangenehm und ich kann auch nicht mehr richtig gucken. Ich habe das so gemerkt, dass ich so Störungen vor den Augen habe. Sie haben Sehstörungen, oder? Ja, so das flimmert so vor meinen Augen. Und ich habe normalerweise auch ein bisschen hohen Blutdruck. Da nehme ich eigentlich auch Medikamente, aber jetzt, ich messe hin und wieder mal. Und heute war der also richtig hoch. Da war der heute Morgen 180 zu 90. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, jetzt musst du aber doch mal irgendwo hingehen. Und mein Sie Hausarzt haben ist im Augenblick nicht da. Deswegen bin ich jetzt direkt in die Klinik gekommen. Sie haben sehr gut gemacht und Sie haben Ihren Bluthochdruck gemessen und 180 Ja, zu heute Morgen war der so hoch, 180 zu 90. 90. Okay. Und können Sie genau beschreiben diese Kopfschmerzen? Also die Ja, Hände das hochbände klopft so oder? in den Schläfen. Wissen Sie, ich habe so klopfende Kopfschmerzen und pochende Kopfschmerzen in den Schläfen. Und es hört überhaupt nicht auf. Und wo genau sind die Schmerzen? Können Sie es zeichnen? Ja, hier an der Seite, in der Schläfenregion vom Kopf. Die beide Seiten, oder? Auf beiden Seiten, ja. Die beide Seiten, okay. Und hatten Sie schon einmal diese Kopfschmerzen bekommen, oder? Ja, jeder hat mal Kopfschmerzen, aber dass ich das so stark habe, kann ich mich nicht erinnern. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Also abends sind die wirklich fast unerträglich. Da würde ich sagen, sind die bei 8. Morgens geht es mir meistens ein bisschen besser. Jetzt die Tage, da ist es vielleicht so über der Hälfte, so bei 6. Aber ich wache eigentlich schon morgens mit Kopfschmerzen auf und ich schlafe natürlich auch schlecht jetzt, weil ich solchen Kopfdruck da habe. Und Frau Hansen, wie verhalten sich die Schmerzen im Laufe der Zeit und wie hat diese Schmerzen begonnen, also plötzlich oder langsam? Ich würde sagen, die haben plötzlich angefangen und gehen überhaupt nicht weg und sind eigentlich seit 3 Tagen sind sie da. Schmerzen sind immer da, oder? Ja. Okay. Und strahlen die Schmerzen in andere Körperregionen aus? Nein, die sind hier im Kopf, nur so in der Schläfenregion. Nein, okay. Und ist Ihnen übel oder schwindelig? Naja, eigentlich nicht so richtig. Also außer dieser Sehstörung, ne, dass ich nicht so richtig gucken kann. Aber so richtig übel ist mir eigentlich nicht. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, also ich habe versucht, Ibuprofen zu nehmen, aber das hat eigentlich keine Besserung gebracht. Und ja, wenn ich jetzt mich hinlege und gar nichts tue, dann ist es ein bisschen besser. In Ruhe Aber besser. ja, also wenn ich ausruhe, aber wie gesagt, morgens ist es noch erträglich, aber gegen Abend wird es dann schon sehr unangenehm. Und wie viel Milligramm haben Sie Ibuprofen eingenommen? Oh, 400 das weiß oder? ich gar nicht genau, was da draufsteht. Ich glaube, das sind 600er. 600, aber es hat Ihnen nicht geholfen. Nein. Okay. Und wann haben Sie Ihre Bluthochdruckmessung? Heute Morgen oder? Heute Morgen war der Ja. so hoch und der ist schon ja bekannt, ein bisschen erhöht. Aber vor 3 Tagen habe ich noch mal gemessen. Da war der ja ein bisschen erhöht bei 150 zu 80. Aber heute Morgen dann eben bei 180 zu 90. Und da habe ich sogar, oh Mann, das ist aber auch wirklich, ne, Haben Sie bisschen. dagegen irgendwelche gemacht, oder? Ich nehme ja regelmäßig mein Ramipril. Sie nehmen regelmäßig Ramipril. Und wie viel Milligramm Ramipril? Was steht denn da drauf? Ich glaube, das sind Ramipril 5. Dann nehme ich eine morgens. Nur morgens nehmen Sie einfach. Okay, und haben Sie Erbrochen? Erbrochen? Nee, habe ich nicht. Nee, mir war auch nicht so richtig schlecht, nur diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Und waren Sie ohnmächtig? Um Gottes Willen, nein, nein, nein, nein. Okay. Und was kann ich noch fragen? Sind Ihnen Lähmungen, Kribbeln oder Taubheitsgefühl irgendwo aufgefallen? Also das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ist dieses Flimmern vor den Augen. Na, schien mal. Aber sonst, also dass die Hände kribbeln oder sowas, habe ich jetzt nicht bemerkt. Okay. Und haben Sie ausgleichen Gestörung oder Meinen Sie Gleichgewichtsstörung? Gleichgewichtsstörung bemerkt? Nee, das ist Oder mir nicht aufgefallen. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel gearbeitet oder bin nicht viel rumgelaufen. Also, ich würde jetzt vielleicht heute nicht gerade auf eine Leiter steigen, aber direkt Gleichgewichtsstörung habe ich nicht. Okay. Und können Sie diese Sehstörungen genau beschreiben? Also, was meinen Sie damit Ja, es vor flimmert vor den Augen, ja, dass ich kein Flimmern. Wie festes Bild habe. So wie ein ein schlechtes Fernsehbild. okay, wie ein Blitz oder Nein, nein, nein. Nein, es flimmert. Also das Bild ist nicht richtig scharf. okay. Nur ein nur Nee, einseitig auf oder beiden Seiten, noch mit die beiden beide Augen. Seiten. Okay. Und ich habe halt wahnsinnigen Durst. Ich könnte die ganze Zeit trinken. Okay. Und wie ist Ihr Schlaf? Also Sie haben ein Schlafstörungen wegen der Ja, weil Schmerzen. ich jetzt diese Schmerzen habe, kann ich nicht gut schlafen. Normalerweise habe ich da eigentlich keine Probleme. Ich meine, ich muss nachts manchmal auf die Toilette, aber also sonst eigentlich kein Problem. Sie haben kein Problem mit bei Wasserlasten und mit Stuhlgang? Nein, also das läuft eigentlich alles ganz normal. Doch. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Ernähren Sie sich ausgewogen? Naja, was man so versucht, ja. Ja, also ich koche halt für die ganze Familie und da kocht man halt so regelmäßig und ich denke schon, dass wir ganz gut essen. Okay. Und haben Sie es bemerkt, dass die Schmerzen bei Lärm und Licht verstärkt hätten, oder? Nee, eigentlich habe ich mehr so das Gefühl, dass das so der Stress bei der Arbeit ist, so dieses hektische und unter Zeitdruck arbeiten oder so, dass ich denke, oh, ich kann nicht mehr, die Schmerzen sind da, ne? Okay. Und haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Mm-mm, habe ich nicht mehr. Hm, schwitzen Sie in der Nacht? Ja, ich nicht. Okay. Und haben Sie Fieber? Oh, ich habe nicht gemessen, aber fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht. Ich habe nur diese Wahnsinnskopfschmerzen, ne? Wahnsinnig Kopfschmerzen, okay. Und Frau Hansen, leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen außer Arterialhypertonie, Ja, also Arteriobluthochdruck? man hat vor einigen Jahren so ein Diabetes festgestellt, halt so ein Altersdiabetes, wie man so sagt. Und Welcher Typ? bitte? Welcher Typ? Typ 1 oder 2? Nein, dieser Altersdiabetes, also Typ 2, ne? Mhm. Und dann nehme ich halt Metformin morgens und abends. Wie viel Milligramm? 850. 850, okay. Und gibt es noch etwas? Nein, also ja, vor 10 Jahren hatte ich mal eine Gallenblasenoperation, aber das ist alles lange vorbei und vergessen. Mhm. Und wurden Sie schon einmal stationär behandelt? Ja, bei dieser Gallenblasenoperation war ich stationär Ja, außer und die Operation. jetzt wüsste ich nicht, bei der Geburt der Kinder war ich natürlich stationär, aber sonst nicht. Okay, ich verstehe Sie ganz genau. Und sind Sie gegen Covid geimpft und Covid und Kinderkrankheiten geimpft? Ja, also ich glaube, ich bin sehr vollständig geimpft gegen alle Kinderkrankheiten und gegen Covid natürlich auch, ja. Und wie viel mal gegen Dreimal gegen Covid. Covid? Dreimal. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, im Ausland war ich nicht. Okay. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein, außer Ibuprofen, Ramipril 5 Milligramm und Metformin 650 Milligramm? 850. Ah, 800, Entschuldigung. Nee, das sind die beiden Sachen, die ich regelmäßig nehme. Und dann, wie gesagt, mal bei Schmerzen Ibuprofen, aber jetzt in dem Fall hat es nicht geholfen. Okay. Und haben Sie Allergien? Ja, ich habe eine Penicillinallergie, die ist bekannt. Wie reagieren Sie sich mit Penicillin? Ja, ich kriege da so einen Hautausschlag und das rötet sich. Und ja, seit ich das weiß, versuche ich das natürlich zu vermeiden. Und das ist eigentlich nur einmal aufgetreten. Okay. Und Herr, Frau Hansen, rauchen Nein, Sie? geraucht habe ich noch nie. Okay. Aber haben Sie vorher geraucht? Ich habe noch nie Okay. geraucht. Okay. Und Überhaupt mein Leben lang nicht Raucher. das war sehr gut. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Regelmäßig wirklich nicht, also ganz gelegentlich. Ich trinke mal am Wochenende oder wenn es mal ein Fest gibt oder wenn es eine Einladung gibt, da trinke ich schon mal ein Glas Wein oder auch mal im Sommer ein Bier oder mal ein Likör zum Kaffee, aber nein, regelmäßig wirklich nicht. An der Wochenende nur trinken Sie? Ich habe Naja, das also ich will jetzt verstanden. nicht sagen, ich trinke an Wochenenden. Selbst an Wochenenden trinke ich gelegentlich mal ein Glas Alkohol. Okay. Und Frau Hansen, ich muss eine unangenehme Frage stellen. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das gehört zu einem vollständigen Anamnese, Aufnahmegespräch. Haben Sie schon einmal Drogen probiert? Drogen. Ja. Also die Versuchung war natürlich da in meiner Jugend, aber ich habe mich tatsächlich nie getraut. Ich habe das nie probiert. Was haben Sie probiert? Ich habe es nie probiert. Sie haben als Junge gesagt, aber. Ja, ich habe gesagt, in der Jugend war die Versuchung groß. Da gab es das viel so im Umfeld. Aber ich Okay. konnte mich da immer fernhalten. Okay, sehr gut. Und treiben Sie Sport? Naja, in meinem Alter ist das nicht mehr so viel mit Sport. Ich habe einen stressigen Beruf, aber ja, so am Wochenende fahre ich mal mit dem Fahrrad und im Sommer gehe ich auch mal schwimmen und im Urlaub gehen wir wandern, aber jetzt auch nicht mehr so mit großen Ambitionen. Sehr gut. Und Frau Hensen, wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Und haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei erwachsene Töchter. Sind Ihr Töchter gesund? Die sind zum Glück gesund, ja. Okay. Und wohnen Sie mit Ihrem Mann, Ihr Mann, ich Ich will glaube? ja. Wir sind auch selbstständig. Mein Mann und ich, wir haben eine eigene Tischlerei und wir wohnen und wir leben und arbeiten zusammen. Okay, sehr gut. Und was machen Sie beruflich? Ja, wie gesagt, ich arbeite in der Tischlerei mit Ich als drei, ja. Buchhalterin. Buchhalterin, okay. Okay, und sind Ihr Eltern an irgendwelche Vorerkrankungen, Frau Hansen? Nochmal bitte. Sind Ihr Eltern an irgendwelche chronische Erkrankungen, also wie Nee, Zuckerkrankheit? also mein Vater, der ist relativ früh gestorben, der hat im Bergwerk gearbeitet und der hatte eine Staublunge und deswegen ist der nicht alt geworden. Und meine Mutter ist jetzt inzwischen hochbetagt, da ist aber eigentlich nur bekannt, dass sie so eine Kniearthrose hat. Okay. Und haben Sie Geschwister? Oh ja, wir waren eine große Familie. Ich habe vier Geschwister. Ihr Geschwister. Und sind Ihre Geschwister gesund? Ja, eine Schwester ist schon verstorben. Die ist sehr früh an einem Herzinfarkt gestorben, mit 60. Ja, mein Beileid, es tut mir sehr leid. Und wie alt war Ihr Geschwister, wenn sie gestorben ist? Als sie gestorben ist, ja, sie war 60. 60 Jahre. Und möchten Sie noch etwas hinzufügen, Frau Hansen? Oh, ich habe Ihnen jetzt so viel erzählt, Herr Doktor, dass ich gar nicht weiß, was ich dann noch erzählen kann. Eigentlich haben wir, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Jetzt möchte ich nur wissen, was wir gegen die Kopfschmerzen tun können. Ja, Frau Hensen, wir sind am Ende dieses Aufnahmegespräch und ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen. Dann meine Kollegin werde Ihnen Blutdruck messen. Dann werde ich ein paar Labordiagnostik machen oder von Ihnen ein bisschen Blut abnehmen. Das piekt immer, ne? Ja, und eine Röntgen. Gerne, oder? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Eine Röntgenaufnahme brauchen Sie eigentlich nicht. Ja, vielleicht Kranialtomographie oder Ach so, ja. Ja. Schädeltomographie veranlassen. Aber ich soll mit meinem Oberarzt über Ihren Fall sprechen. Dann werde ich Sie gleichzeitig informieren. Das ist gut, ja. Alles klar. Hier gibt es ein Liege, bitte legen Sie sich. Bitte? Hier gibt es ein Liege, bitte legen Sie Ach so, sich. ja, ich lege mich dann da jetzt hin, genau, ja. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Wie Sie wissen, kenne ich diesen Patienten bereits. Ja. Sehr gut, ja. Ich habe einige Fragen. Ja, oh, Dr. Gülnis hat einige Fragen. Ja, wollen wir mal gucken. Haben Sie Ihre Wasserlassen und ungewöhnliches Geräusch, nein, nicht Geräusch, Geruch. Geruch Geruch. oder Mundgeruch vielleicht bemerkt? Also wo habe ich jetzt Geruch bemerkt? Mundgeruch oder Geruch beim Wasserlassen? Beide schlechten, Beides, okay. beides. Ist mir nicht aufgefallen. Haben Sie regelmäßig Ihre Blutzucker kontrollieren? Naja, der war bisher ja nicht so spannend. Ich kontrolliere den nicht regelmäßig. Ich gehe hin und wieder mal zum Hausarzt und dann kriege ich mein neues Metformin verschrieben. Aber jetzt in letzter Zeit bin ich länger nicht zur Kontrolle gewesen. Wann genau haben Sie wurden Ihre Diabetes? Vielleicht vor 3 Monaten. 3 Monate. Ja, Letzte. war so viel zu tun bei uns in der Arbeit, ne? Ihre Bluthochdruck haben Sie. Sie haben ge gesagt. Und heute sehr hoch. Normalerweise Ihre Blutdruck welche Parameter Ich messen? hab die Frage nicht richtig verstanden. Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Sie haben gesagt, heute Ihre Hoher Blutdruck, ja. 180 zu 90. Ja. Normalerweise haben Sie welche diese Meinen Sie, welche Werte ich normalerweise habe? Werte haben Ach Sie? so, ja. Ich habe schlechtes Akustikempfang gerade. Schlechten Akustikempfang. Ich habe es aber jetzt verstanden. Also normalerweise ist der so zwischen 100, mit Ramipril halt mit 130, 140 zu 80. Und dann war er eben vor 3 Tagen bei 150 und heute Morgen eben so hoch. Das war's. Das war's, gut. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie Doppelsehen? Ja, nee, das hat er ja gefragt, ne, ob ich Doppelbilder habe oder Blitze. Ich habe nur ein Flimmern vor den Augen. Also stellen Sie sich vor, wie früher ein alter Fernseher, als wir Kinder waren. Ja, ein schlechter Fernseher, wo das Bild so flackert. Ne? So muss man sich das vorstellen. Sie haben gesagt, Ohrensäuse oder Ohrengeräusch. Welche? Ohrengeräusche habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ohrensäusen haben Sie? Nein, habe ich nicht gesagt. Ohrstörung. Keine Ohrstörung. Hörstörung. Ja. Keine Hörstörung, nur eine Augenstörung. Also Flimmern vor den Augen. Keine Hörstörung. Über Und Gehör haben wir gar nicht gesprochen. keine Hörprobleme, Keine Hörprobleme. Nein. Ohrstörung Nein, Ohrensausen habe ich nicht. oder Ohrensäuse. Haben Sie sich irgendwo Ihren Kopf angeschlagen? Oh, das ist auch eine interessante Frage. Nein, habe ich nicht. Also auch Eigentlich. kein Unfallereignis oder sowas. Gut. Okay, danke schön. Können wir als das Gespräch anfangen? Ja, ich habe es geschrieben, Gut. deswegen. Ja, hallo Frau Doktor. Schönen guten Abend, ja. Schönen guten Abend Ihnen auch. Und ich habe einen neue Patienten, um Ihnen vorzustellen. Ja, bitte. Wen haben Sie gesehen? Frau Hansen ist 63-jährige Patientin, die sie heute Abend bei uns wegen seit 3 Tagen aufgetretene und bestehende klopfende beiderseitige Kopfschmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen sehr heftigen seien und beim Stress schlimmer geworden seien. Hat sie gesagt, wo die Schmerzen genau lokalisiert sind? Die beide Seite um die Augen oder wie kann ich es sagen? Temporal, bilateral Ah, temporal. bilateral temporal, ja. Und Okay. zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen abends 8 von 10 und morgens 6 von 10 auf der Schmerzskala seien. Ja, okay. Und sie erwähnt, dass die Schmerzen plötzlich Angefangen hätten. angefangen hätten und immer da geblieben hätten. Also dauerhafte Schmerzen, Ja, ne? dauerhafte Das haben Sie ja schon Schmerzen. gesagt. Es gäbe oder in Ruhe seien die Schmerzen besser geworden. Also nachts bei der Nachtruhe. Sie gibt ja morgens Ja. weniger Schmerzen an und abends mehr. Wenn sie also ihre Ruhe hat, hat sie weniger Schmerzen. Aber immer Ja. noch heftig, ne? Und die Frau Hansen hatte einmal ihre Blutdruck gemessen, dass die 180 zu 90 Hui, wann war das? Wann hat sie heute diesen Wert gemessen? Heute Morgen hat sie Okay. gemessen. Und haben Sie schon einen neuen Blutdruckwert bestimmt? Nein, ich werde vital Parameter überprüfen zuerst. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen früher angezeigt gewesen, ne? Ja. Und ferner sind der Patientin die Noah Polydipsie aufgefallen. Die Fragen nach Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht. Synkop wurden von der Patientin verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Frau Hansen als Vorerkrankungen leide Frau Hansen die folgenden ein: arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2. Außerdem es wurde bei ihr Cholezystektomie durchgeführt werden. Ihre Impfstatus sei vollständig und die Reiseanamnese sei unauffällig. In Bezug auf die Medikation nehme die Frau Hansen die folgenden Medikamente ein: Ramipril 5 Milligramm nur morgens gegen Arterielhypertonie und Metformin 850 morgen und abends gegen Diabetes mellitus und sie nehme bei Bedarf, also gegen diese Schmerzen, ein Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen, aber hat diese Medikamente habe ihm nicht geholfen, wie ich gesagt habe. Und sie hat eine Penicillinallergie und auch äußert sich mit Exanthem. Sie sei Nichtraucherin und trinke gelegentlich Alkohol, Wein, Bier, Likör. Sie hätten keinen Kontakt mit Drogen und manchmal, besonders Wochenende, fahre sie Fahrrad, wandern oder schwimmen. Sie sei verheiratet und habe zwei gesunde Töchter. und wohne mit ihrem Mann. Frau Hansen ist ein Buchhalter in Tischlereich vom Beruf. Und die Familienanamnese ergibt sich die folgenden. Mutter, ja, ich habe nicht ganz verstanden diese Sätze. Mutter an Staublunge, ich glaube Silikosis, oder der Vater, Entschuldigung. Der Vater, ja. Ja, Vater an Staublunge gestorben, und Mutter, die Mutter leidet an Gonarthrose. Sie habe vier Geschwister und von einer an Myokardinfarkt mit 60 Lebensjahr alten gestorben. Die anamnestischen Angaben, die anamnestische oder meine Verdachtsdiagnose, ich gehe von Hypertensionattacke aus, aber die Differentialdiagnostisch, was ja, könnte es noch sein? Die Differentialdiagnose kommen die folgenden in Betracht: ja, Spannungsschmerzen, Glaukom, Migräne mit Aura, Sinusitis, Clusterschmerzen, Flüssigkeitsverlust, und die Patient konnte nicht ihre Medikamente regelmäßig einnehmen, deswegen die Bluthochdruck ist unkontrolliert, oder wie nennt man das? Hypertensiv Kriz, aber Ja. Hypertensiv Kriz Ja. über 300, 230, deswegen ich habe es nicht gedacht. Ja, aber sie hat ja noch eine andere Vorerkrankung. Außer dem Blutdruck hat sie ja noch eine andere Vorerkrankung. Diabetes mellitus. Und ja, ich versuche die Namen erinnern. Ja, Nee, deswegen. Das ist die richtige Spur. Also, was könnte da sein? Sie hat Kopfschmerzen, sie trinkt wahnsinnig viel und sie hat Stress. Ja, Also, unkontrollierte Diabetes oder ja, Zuckerkrankheit. entgleister Diabetes könnte es noch sein. Ja, Ne? ja, ja. Gut, okay. Entgleisen, oder? Entgleist, ja. Ah, entgleist, okay. Ja, ein Gleis ist das, wo der Zug drauf fährt. Ja, ja. Ne? Und wenn der Zug entgleist, dann kann er nicht mehr weiterfahren. Ja, so, okay. Ja, genau. Gut. Und Was machen Sie denn diagnostisch mit der Frau Hansen? Als erste Maßnahme würde ich die Patientin körperlich untersuchen, Ah, okay. neurologische. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung denn ganz besonders? Exikosezeichen kann sein und neurologische Untersuchung besonders. Ja, und was machen Sie noch? Sie hat was von sehr hohen Blutdruckwerten gesagt. Ah, Vitalparameter messen als Ja. erste, Ja. Also Bluthochdruck. Sie horchen sie Ja. ab, Sie messen den Blutdruck, genau. Der Gut. Blutdruck. Und ja, worauf gucken Sie denn noch? Dann werde ich Blut abnehmen, Blutbild, BSG, besonders Glukose. Ja. Und was kann ich noch? Der CRP kann sein. Ja, ich dachte Sinusitis vielleicht. Ah, wäre auch noch eine Idee, ja, okay. Und das, aber ja, das war's. Aber die Dame vielleicht, ja, wenig ein Schlaganfall oder. Da hat sie aber ja eigentlich keine so typischen Anzeichen für. Ja, Hier kam diese gerade noch der Störungen Hinweis nur. in Bezug auf den Diabetes, den HbA1c. Ah, Hämoglobin A1C. Genau. Ah, okay. Ja, Glykohämoglobine. Ja. Langsamer Und Hämoglobine. ja, es kam hier gerade noch ein Hinweis, das könnte man labortechnisch noch untersuchen. Dann, ja, Was ich. könnte man labortechnisch noch untersuchen? Labortechnisch. Urin untersuchen. Ja. Bei Urin untersuche ich die Glukose, Schnell, wenigstens ein Schnelltest, ne? Ja, genau. Ob da ein erhöhter Zuckerwert ist, ne? Gut. Und Und ich glaube, Herr Gündüz sagt, oder Herr Gündüz dachte, Ketosis. Wir können das auch Im untersuchen Labor. Und, also bei ja, Urin. klar. Gut. Was wäre noch, wenn das keine zielführenden Ergebnisse bringt, was könnte man schlimmstenfalls noch für Untersuchungen machen? Ja, ich würde kranial Computertomographie veranlassen, Ja. wenn es keine Problem bei Blutdruck oder Blutzucker Gibt. gibt. Ja. Wie wäre denn die Therapie? Ja, Im Falle A, im Falle B. Bei der hypertensiven Krise, wie wäre da die Therapie? Antihypertensive geben. Jo. Und im Schuss Normalerweise, oder wie? wie bitte? Geben Sie die im Schuss oder wie? Die Antihypertensiva. Normalerweise, ich war ein Hausarzt, deswegen würde ich ein Tablette geben. Oder Tropfen, das gute Ja. Biotensin, ne? Ja. Ja. Und Ja, also man gibt es nicht schnell, ne? ja, genau. Sondern langsam, dass der nicht Ja. pium pium von oben nach unten knallt. Ja. Ja, wir Und was sollen wäre langsam reduzieren. im Falle, dass die einfach überzuckert ist, dass der Blutzucker entgleist ist? Ja, es ist abhängig von dem Zuckerwert. Wenn es nicht so sehr hoch ist, ich würde nur Infusionstherapie, Salin geben. Oder Insulin. Wenn es höher Mehr ist, wenn es, als ja, gedacht habe. genau. Okay. Und vielleicht auch eine dauerhaft bessere Einstellung für Ja, die Patientin. vielleicht sollen wir diese Ramipril oder Metformin Hochdosierung verschreiben oder die anderen Zumindest dem Hausarzt vorschlagen, ja, ne? und andere Ja. Medikamente können wir geben, oder? Ja, sehr gut. Okay. Gut, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt, vor allen Dingen, wie der Blutdruck sich jetzt entwickelt hat. Und ja, wie würde man Schmerzmittel auch geben, nochmal höher dosiert wegen der Kopfschmerzen? Das ist jetzt eine echte Frage, weiß ich nicht. Ja, wir können geben, aber wenn die neurologische Untersuchung Ah, normal nach der ist, Untersuchung. ja, Ja, nach der damit das nicht Untersuchung. verfälscht. Ja. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt auf Ihre Untersuchungsergebnisse. Lassen Sie mich wissen, was mit Frau Hansen ist. Und muss die stationär bleiben? Ja, wenn die Untersuchung normal ist, ist es nicht Kann sie wieder nötig. nach Hause? Ja. Okay, aber wenn der Blutzucker ganz durcheinander ist, würde Ja. man sie Ja, wahrscheinlich wir sollen stationär zuerst aufnehmen. die Bluthochdruck und Blutzucker normalisieren. Dann können wir zum Hausarzt überweisen. Überweisen, ja, sehr gut, Überweisen. okay. Gut, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen.